herzlich willkommen zum Uncast Episode 549. Wer hat an der Uhr gedreht? Ich glaube, der Titel, den gab es bestimmt schon mal im Uncast. Ja. Das sind wieder solche Titel, wo ich denke, ja, das könnte ich doch schon mal gesagt haben, das könnte ich doch schon mal gemacht haben. Wenn nicht, habe ich aber was versäumt. Ja. Aber es ist treffend diesmal. Ich habe mir letzte Woche eine Honor Smartwatch GS Pro bestellt. Und warum? Weil ich da ein super Angebot gefunden habe, und zwar bei Honor direkt ist es. Ich werde es nochmal verlinken, das gibt es noch ein paar Tage, dieses Angebot. Ich habe die Uhr noch nicht da. Ja, von daher, ich habe zwar gehofft, dass sie bis heute eintrifft, aber das Ding ist mit DPD unterwegs und also damit habe ich nur Probleme. Ich weiß nicht, ob es da an der Adresse liegt oder so, aber es ist eine Katastrophe. Und naja, was soll's, muss man durch. Und jetzt warte ich halt hier mal, vielleicht klappt es mit der nächsten Sendung dann. Aber ich wollte euch das Angebot auf jeden Fall schon mal vorstellen, denn erstmal, ne, Honor, wisst ihr ja, bin ich eh ein bisschen affin, ja, und ja, jetzt gab es hier dieses Angebot mit dieser neuen Honor Watch GS Pro in Camo Blue. Gibt es allerdings auch in anderen Farben, dieses Angebot, also kein Problem. Und da gibt es verschiedene Produkte dazu. Ja, ich habe das bekommen mit einem recht guten Ding. Ich sehe hier übrigens auch gerade, dass sich da was getan hat. Ja, also es gibt jetzt offenbar andere Sachen dazu. Da habe ich wirklich mal Glück gehabt. also ihr könnt es noch bekommen mit einem zusätzlichen so ein Honor Easy Fit. So, das ist so ein Strap für diese Uhr, ja. Ich muss mal gucken, ist das wirklich diese Uhr da? Weil das war bei mir wirklich ein ganz anderes Angebot. Tja, weil es hat nämlich gestanden, dass das Angebot noch so und so viel gültig ist, ja, und jetzt ist es hier auf einmal nicht mehr so drin. Es ist, ja, sehr interessant. Nun ja, okay, also falls ich da jetzt, ich muss mal gucken, ob ich hier, naja, okay, vielleicht hängt es damit zusammen. Ich guck mal, schalte mal auf ein anonymes, weil ich das jetzt hier schon abgegrast habe, dieses Angebot, nicht, dass es nur eben einmal gibt. Nein, tatsächlich, also folgendes, ihr habt die Möglichkeit hier diese Smartwatch zu bekommen für, also Normalpreis 249,90. Die kostet hier 169,90 und beinhaltet aber zusätzlich noch einen Honor Router 3 in Weiß für 79,90 und eben dieses zusätzliche Band, da könnt ihr auch Farben wählen. Easy Fit heißt das Ganze für normalerweise 34,99. Kriegt ihr kostenlos mit dazu. Ehrlich gesagt, ich habe da Glück gehabt, denn bei mir war es nämlich noch was anderes dabei, das ich auch tatsächlich richtig gut nutzen kann und brauchen kann. Da habe ich nämlich schon vorher drüber nachgedacht, ob ich das tatsächlich auch separat kaufe. Und zwar ist hier eine so eine Honor Smart Scale 2 dabei, also so eine Waage, die sich ebenfalls mit Your Way Health verbindet und eben auch nicht nur übrigens das Gewicht, sondern auch noch viele andere Werte, unter anderem auch die Herzfrequenz, misst beim Gewicht messen und das dann abspeichert in die Your Way Health App. Diese Waage kostet ebenfalls 39,90 normalerweise. Und zusätzlich war bei mir dabei eben auch ein Sport Bluetooth Headset, im Wert von 79,90 mit aktiver Noise Cancellation. Und es ist ja für mich ein Muss. Also von daher war ich da auch begeistert davon. Und dann habe ich sozusagen die Uhr für sage und schreibe 60 Euro bekommen. Ja, wenn man das also so abrechnet. Da das alles Sachen waren, die ich auch tatsächlich gewollt habe, war das eine wunderbare Geschichte. Also habe ich das Teil bestellt. So, jetzt warte ich natürlich, bis es ankommt. Aber ich kann euch trotzdem schon mal vielleicht ein paar technische Daten noch dazu sagen. Ja, also interessant und für mich auch sehr wichtig ist ja, dass die Uhr auch robust ist. Als Geocacher nützt es einem gar nichts, wenn die Uhr nicht auch ein bisschen was aushält. Und von daher kommt mir diese Miel Standard 810G Zertifizierung nur recht. Ja. Da wird einiges getestet. Ja. Temperatur, Feuchtigkeit, Höhenbeständigkeit, Salzsprühnebel, Sand, Feuchtigkeitsbeständigkeit, ja, und so weiter. Also die Uhr hält also locker 70 Grad Hitze aus, 40 Grad, minus 40 Grad Kälte, 96 Stunden in Salznebel und 240 Stunden in hoher Luftfeuchtigkeit, also extrem hoher Feuchtigkeit, nicht nur Luftfeuchtigkeit, sondern Feuchtigkeit, ist eben geschützt gegen Temperatur, gegen starke Sonneneinstrahlung, gegen Staub und Schmutz, gegen Wasser bis 50 Meter, schlagsicher und so weiter und so weiter. Das ganze Programm eben, ja. Von daher ist das auch eine Uhr, die man eben auch tatsächlich für Outdoor-Aktivitäten wie Geocaching zum Beispiel nutzen kann. Wichtig. 25 Tage Akkulaufzeit, auch das war natürlich eine schöne Sache. Nützt aber nichts, wenn man die Uhr nicht auch lange genug eben im Outdoor-Modus betreiben kann. Und da war ich überrascht, 40 Stunden Workout-Modus mit GPS eingeschaltet und sogar 100 Stunden im Energiesparmodus mit eingeschaltetem GPS. Gerade dieser letztgenannte Modus wird dann eben für Geocaching das Interessante sein. Ja. Bei normaler Benutzung 25 Tage, gut, ist natürlich wunderbar. Auch für Geocacher interessant, das sogenannte Routeback. Ja, diese Uhr speichert die Route, die man gelaufen ist, und kann einem dann wieder zurückweisen, die Strecke, die man gelaufen ist, zurückfinden sozusagen. Also wenn man sich mal verlaufen hat, kann man einfach die Routeback-Funktion nutzen und tatsächlich dann genau auf der Strecke zurücklaufen. Ja. Oder wenn man es einfach gemütlicher haben will und dass man dann immer wieder die Karte aufrufen muss auf dem Smartphone und gucken, wo muss ich jetzt abgehen, wie war der Weg nochmal zurück, weil, ja, Cacher kennen das, der Hinweg sieht immer anders aus als der Rückweg, und zwar unglaublich unterschiedlich, ja. Und von daher ist das eine wunderbare Sache. Ansonsten ist alles das ganz Normale halt eben drin. Die Wettervorhersage und Wetterdaten sind ein bisschen ausgedehnt. Mondphase, eine normale Vorhersage, aber auch zum Beispiel Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Auch das ist für Geocacher unendlich nützlich. Dann kann man nämlich rechtzeitig sehen, wann geht heute die Sonne unter, und weiß dann, okay, jetzt muss man sich ein bisschen ranhalten, ja, weil, glaubt mir, auch ein kleines Stück Wald, ja, so 20 Kilometer oder so, wird sehr interessant, wenn man im Dunkeln steht, ja. Natürlich hat ein Geocacher immer eine Taschenlampe dabei, aber trotzdem ist das nicht ganz so ohne. Da wird jeder Wald zum Abenteuer. Die Nachtcacher wissen da ein Lied davon zu singen. Gut, wenn man in Küstennähe wohnt, vielleicht auch noch interessant, die Gezeiten kriegt man hier auch angezeigt. Also ne, wer im Wattenmeer rumtollt, der kann hier auch sehr schön sehen, wann jetzt wieder Zeit ist für aufzubrechen. 100 Trainingsmodis sind da drin. Ja, nicht, dass ich davon viele benutzen werde, aber trotzdem. Vom American Football bis über Extremsportarten zu den klassischen Wandern und Joggen, ja, ist alles drin. Und das ist wirklich eine interessante Geschichte, finde ich. Herzfrequenz wird dauerhaft gemessen, kann man einstellen, wird auch mit dem Honor Band so gemacht. Das ist auch sehr, sehr nützlich. Schlafmonitor, auch das ist sehr nützlich. Ich denke, das läuft ziemlich genau ab wie bei dem Honor Band. Ja. Der Blutsauerstoff Level wird gemessen. Ja, und dann sind noch ein paar Zusatzfunktionen dabei, die man eben durch die technische Ausstattung auch bekommt. Da ist nämlich auch 4 GB Speicher mit eingebaut. Und das bedeutet, man kann hier auch Musik draufpacken, die man auch unterwegs anhören kann ohne Smartphone. Und wenn ihr jetzt sagt, hier, Moment mal, aber auf der Uhr abspielen? Ja, erstmal geht es tatsächlich. Da ist ein Lautsprecher in der Uhr eingebaut und auch ein Mikrofon. Ja. Aber ihr könnt da sogar euer Bluetooth-Headset mit koppeln mit dieser Uhr und direkt ohne Smartphone Musik abspielen, die auf der Uhr gespeichert ist. Übrigens könnt ihr die Uhr auch zum Training benutzen mit dem eingebauten GPS. Mit allem drum und dran, der speichert eure Route und sobald ihr dann wieder in der Nähe vom Handy seid, verbindet sich das Teil und überträgt eure Route auf das Handy. Ja, so. Ja, Mikrofon und Lautsprecher nicht nur für Musik hören, sondern tatsächlich auch zum Telefonieren. Ihr könnt Telefonanrufe annehmen von eurem Smartphone. Das muss natürlich dann verbunden sein und könnt da tatsächlich mit der Uhr richtig telefonieren. Unfassbar. Was natürlich ein Gadget ist, ne? Im Normalfall. Ja, allerdings kann ich mal, also stellen wir uns mal so vor, wer unterwegs ist und jetzt keine Abneigung hat, auch erreichbar zu sein, ja, der wird das dann auch vielleicht hin und wieder mal nutzen. Ja, ich kann mir das also durchaus vorstellen, aber ich telefoniere eh nicht groß, also wird dafür bei mir keine Anwendung geben. Ja, Touchscreen und so weiter ist ja schon wie gewohnt von den alten Honor. Uhren ist übrigens eine deutliche Verbesserung, das muss man ganz klar sagen, auch optisch gesehen. Die Camo Blue hat mir es sofort angetan, als er herauskam. Jetzt ist er, wie gesagt, in diesem Angebot wirklich sehr attraktiv geworden. Ich meine, der Smartwatch in der Qualität für 60 € wert, das ist schon, oder für 60 € zu bekommen, die normalerweise für 249 verkauft wird, ist schon eine interessante Geschichte. Sehr gut. Der Akku ist übrigens auch entsprechend groß, 790 mAh Akku, ja. Und damit ist man eben auch sehr lange unterwegs. Wie gesagt, ja, deutlich länger als 14 Tage. Ja. Wenn man sehr skeptisch ist, 25 Tage sind angegeben. Ich würde mal sagen, 20 Tage halt das Ding durch, wenn man es eben normal benutzt. Aber das kann ich erst sagen, wenn ich es auch tatsächlich längere Zeit benutzt habe. Dann werde ich euch natürlich da nochmal informieren. Ein Kirin A1 Prozessor ist mit verbaut, von daher ist auch genug Rechenleistung vorhanden, um das ziemlich unproblematisch hier zu handeln, das was die Uhr auch an Funktionen eben drauf hat. 4 GB Speicher habe ich schon gesagt, das reicht so für etwa 500 lokale Songs, die da gespeichert werden auf der Uhr. Ja, dieses Gesundheitstracking ist ja das ganze Programm jetzt eigentlich. Ja, True Sleep Funktion, 24 Stunden, 7 Tage in der Woche Herzfrequenzmessung und der Blut Sauerstoffgehalt wird da gemessen und ja, für die Frauen auch Menstruationszyklus-Tracking vorhanden. Also ich weiß nicht. Die normalen Sachen sind alle auf jeden Fall vorhanden und da weiß ich jetzt eigentlich auch nicht, was da noch besser gemacht werden soll. Vielleicht ein EKG-Modus, der wäre mal cool, aber das ist leider nicht vorhanden. Ja, bevor ich euch jetzt die 101 Sportarten aufzähle, lasse ich es am besten gleich sein. Die normalen Sportarten sind sowieso alle mit drauf und ja, von daher ist es in Ordnung. Ja, genau, Bluetooth 5.1, auch das ist vielleicht für viele interessant. Hochauflösendes Display mit 326 ppi, insgesamt 454x454 Pixel Auflösung. Sehr schöne Auflösung ist das, wirklich toll. Das Armband besteht aus so einem Fluorelastomer, ja. Und in der Camo Blue ist es ein Nylon geflecht. Das finde ich auch sehr, sehr ansprechend. Ja, Tasten verbaut an der Uhr, ja, und so dass man einzelne Funktionen auch eben ohne den Touchscreen nutzen kann. Dennoch für eine normale Benutzung muss man den Touchscreen nutzen. Da muss ich ausprobieren, wie das aussieht mit Handschuhen. Ja, also das kann dann natürlich Schwierigkeiten geben. Aufgeladen wird durch eine kleine Ladestation. Ja, das finde ich eigentlich ganz okay so. Schlafmodus ist eben auch mit integriert. Es wird direkt bei GPS, wird also GPS und GLONASS unterstützt. Leider kein Galileo, aber das muss ich sagen, ist jetzt nicht ganz so schlimm. Habe ich im Smartphone die Galileo-Unterstützung, von daher ist das jetzt für mich persönlich kein Problem bei der Uhr. Ja, also ich bin dann eben gespannt, was da dabei herauskommt. Nächste Woche werde ich euch hoffentlich mehr dazu sagen können. Und die Smart Scale, also die Waage, die werde ich auch noch vorstellen in einer anderen Sendung. Und auch die Bluetooth-Sport-Headsets oder das Sport-Headset werde ich euch dann auch ebenfalls nochmal separat in der Sendung vorstellen. So, also leider kriegt ihr jetzt eben dieses Angebot nur noch mit dem separaten Armband und dem Honor Router 3. Aber ich muss sagen, der Honor Router 3, das wäre hier eine interessante Sache gewesen auch. Aber okay, was soll's. Wenn hätte ich die Auswahl gehabt zwischen dem Honor Router und dem und diesem dem Headset, hätte ich wahrscheinlich sogar den Router genommen. Naja. Nun gut, aber was soll's. Von daher mal sehen. Okay, also so viel zu der Honor Smartwatch. Ich werde, wie gesagt, da euch noch mehr darüber sagen in der nächsten Zeit. So, jetzt ist etwas vorgefallen letzte Woche. Da werdet ihr wahrscheinlich jetzt mit den Augen rollen. Kommt euch bekannt vor, bestimmt. Die USA setzt Xiaomi auf die Ban-List. Und damit ereilt jetzt Xiaomi das gleiche Schicksal wie Huawei. Es gibt hier auch Aufschübe natürlich, von daher wird jetzt nicht von heute auf morgen, das genauso wie das bei Huawei auch war, ja, das Eintreffen. Der Stichtag ist im November, 11. November 2021, ja, und ab diesem Tag dürfen US-Firmen nicht mehr in diesen Unternehmen investieren, ja. Aber schon bereits vorher eben setzt die US-Regierung Xiaomi auf eine sogenannte Ban-Liste, die es eben untersagt, dass hier bestimmte Sachen, Handelsbeziehungen oder Ähnliches mit dieser Firma unterhalten werden dürfen. Und damit ist hier ein Problem aufgetaucht. Xiaomi wird als chinesisch-kommunistische Militärfirma eingestuft. Das hört sich an wie so ein Begriff aus dem Kalten Krieg. Irgendwie ist der in den USA immer noch nicht zu Ende gegangen, habe ich so das Gefühl. Ja. Sehr traurig. Ach, Schluck Grüntee. Das ist das chinesisch? Nein, das ist nicht chinesisch. auf jeden Fall ist das ein Hohn. Natürlich bleibt die Hoffnung, dass Joe Biden, der ja in übermorgen Präsident der USA wird und den Trumpy-Pumpy ablöst, ja, dass der dann das vielleicht wieder zurücknimmt. Oder vielleicht auch nicht. Ich meine, der hat jede Menge Probleme zu bewältigen und das weiß auch Trump. Deswegen schießt der jetzt nochmal quer und stiftet so viel Chaos, wie es eben nur geht. Und damit hat man eben jetzt ein riesiges Problem. Wird Joe Biden das aufheben? Wird er von den etwas konservativeren Amerikanern, um das vorsichtig auszudrücken, an die Wand genagelt, ja, und kriegt dann vorgeworfen, dass er mit dem kommunistischen China zusammenarbeitet, ja, lächerlich. Und damit ist es natürlich fraglich, wie schnell und ob er diesen Ban aufhebt. Er hat ja schon im Vorfeld klar gemacht, er ist auch dafür, dass mit China ein harter Kurs gefahren wird. Ja? Genau. Wer gewählt werden will in den USA, muss da schon hart, ja, harte Manieren an den Tag legen, ja, damit die Amerikaner das Gefühl haben, sie sind die Götter der Welt. Ja. Und das gehört sich dazu für einen Präsidenten. Da sehen wir, was jetzt dann eben in der Realität passiert. Leicht ist es nicht. Für die Android-Community heißt es, Xiaomi ist jetzt auf demselben Weg wie Huawei. Also wenn ihr ein Xiaomi-Telefon hat, ist jetzt der Zeitpunkt, um Panik zu schieben oder um euch schon mal darauf vorzubereiten, dass ihr keine Google-Dienste mehr haben wird in absehbarer Zeit. Ja? Da kann man einfach davon ausgehen, also spätestens ab 11. November wäre dann Schluss, möglicherweise auch schon vorher, ja, weil das, was am 11. November passiert, ist eigentlich ja ein Gesetz. Ja, das hat jetzt nichts mit diesem Fall hier zu tun, sondern es ist quasi ein Gesetz oder eine Richtlinie, die von da an dürfen dann Firmen nicht mehr, also generell nicht mehr in Unternehmen investieren, die dem chinesischen Militär zugeordnet sind. Ja. Das ist es. Und das bedeutet eben, dass Xiaomi jetzt kurz vor demselben Problem ist wie eben Huawei. Und das habe ich auch vorausgesagt. Ja, wer hier den Uncast hört, der weiß, dass ich das auch schon gesagt habe. Man hätte es wissen müssen, ja, dass die Leute, wo dann gesagt haben, naja, dann kann ich halt kein Huawei mehr holen, ja, kein Honor mehr, schade, ne, aber geht halt nicht, ich brauche Google. Ja, tut mir leid, das habt ihr jetzt davon, ne? Xiaomi ist jetzt auf demselben Trip und ich sag's immer wieder, wenn ihr euch zur Erpressungsmasse machen lässt, dann haben eben solche Länder wie die USA leichtes Spiel, die eben so eine Macht haben. Ja, und da müsst ihr halt dann auch die Konsequenzen mal überdenken und vielleicht dann sagen, okay, dann war es das eben für mich mit Android und dann warte ich eben, bis eine Alternative kommt, zum Beispiel das Harmony OS und setze da dann eben meine Hoffnungen drauf. Und da komme ich dann auch fließend zu dem, was Huawei übrigens über Harmony OS auch gesagt hat. Es wurde ja immer wieder vorgeworfen, ja, dass Harmony OS eine Kopie von Android ist. Mal davon abgesehen, dass das vollkommen okay wäre, denn Android ist von der Basis her Open Source. Von daher ist das nicht nur okay, sondern ganz normal in der Open Source Szene, dass man eben diesen Code benutzt. Fertig. Ja. Aber trotzdem sagt Huawei, das stimmt so nicht. Das Harmony OS ist ein vollkommen eigenes System. Das hat mich auch sehr verwundert. Und offenbar ist es tatsächlich so, dass die hier eine starke Abgrenzung fahren, Huawei gegenüber dem normalen Android. Ja. Es ist zwar an vielen Stellen kompatibel, so dass eben die Apps keine große Anpassung benötigen, aber sozusagen Harmony OS ist gleich Android mit anderer Oberfläche, das wird wohl so nicht tragbar sein. Also da ist schon mehr dahinter. Und damit hat man natürlich dann auch tatsächlich ein drittes Betriebssystem als Alternative. Letzte Woche habe ich ja schon gesagt, Huawei bietet das eben auch an für andere Firmen, dass die dort Harmony OS benutzen und damit eben ihre Sachen quasi ja, mit diesem OS ausstatten und dann eben einen neuen OS-Standard sozusagen etablieren können. Finde ich ganz interessant. Signal hat ja, wie ich letzte Woche schon gesagt habe, starken Zulauf bekommen. Allerdings so stark, dass die Server unter der neuen Last zusammengebrochen sind erstmal. Das wurde allerdings schon behoben, ging relativ schnell, muss man sagen. Aber die werden wirklich überrannt von Nutzern, ja, die jetzt von WhatsApp wechseln zu Signal. Das höre ich natürlich besonders gern, dass WhatsApp jetzt Nutzer verliert. Endlich ist die WhatsApp-App weg. Ja. Jedenfalls, wenn man zu den Medienberichten glauben darf. Allerdings, ich bin aber so realistisch, dass ich denke, davon sind wir noch weit, weit weg. Ja. Aber okay. Tja, und ja, ihr wisst ja, ne, Signal ja als Alternative zu WhatsApp ist von mir auch letzte Woche schon empfohlen worden. Macht nicht den Fehler und lasst euch da von Telegram oder Threema locken. Es tut mir wirklich leid, aber die sind auch nicht sicherer als WhatsApp. Threema, die Tatsache, dass sie in der Schweiz sind, hat überhaupt nichts zu bedeuten. Ja, die Schweiz hat ganz andere Abkommen mit den USA. Da werden euch die Haare zu Berge stehen. Also von daher wäre es sicherer, wenn die in der EU wären als in der Schweiz. Das kann ich euch sagen. Aber ansonsten setzt dann halt, wenn ihr schon aus irgendwelchen Gründen nicht Line benutzen wollt, ja, Line is the best, forget the rest, ja, eigentlich, aber auch ich habe eben als Alternative noch Signal drauf. Und weil das eben ein Messenger ist, der eben von verschiedenen Leuten, eben vor allem von den Leuten, die tatsächlich sichere Messenger brauchen, auch als sicher dargestellt wird, als sicher in Anführungszeichen zertifiziert ist. Die haben Audits auch machen lassen und die haben auch entsprechend prominente Fürsprecher. Ja. Also von daher wäre ich schon versucht zu sagen, guckt, dass ihr nicht vom Regen die Traufe kommt. Also wenn ihr von WhatsApp weg wollt, dann geht zu Signal ganz einfach. Und ansonsten habt ihr immer noch Line. Das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Ja, aber ich habe es ja gesagt: Line for fun, Signal for security, die anderen für nix. So, ganz einfach. und wenn ihr jetzt sagt: Okay, Matrix, was ist mit Matrix? Ja, seht ihr, Leute, das Problem ist, wir können es weiter aufspalten. Ja, ich könnte auch sagen: Ja, XMPP mit OTR. Das ist the best, ja, ganz klar. Aber wisst ihr, wir könnten das weiter aufspalten. Das führt zu gar nichts. Das führt zu gar nichts, ja. Und ich bin so leid, übrigens über Messenger zu sprechen. So leid, ja. Vor allem, weil die Leute auch nicht sehen wollen, dass sie auch 20 Messenger installieren können. Das ist überhaupt kein Nachteil. Versteht ihr? Das ist kein Nachteil. Ihr kriegt die Nachrichten so oben in eurer Notification Bar angezeigt. Das ist so egal, von welcher App die Benachrichtigung kommt. Ja, also, okay. Guckt einfach, dass die App sicher genug ist. WhatsApp ist nicht. Telegram und Threema würde ich ein riesengroßes Fragezeichen machen. Nö. Und ansonsten eben, ja, Signal, Matrix, okay, gut. Aber wenn ihr Matrix drauf habt, heißt nicht, dass ihr Signal ablehnen müsst. Warum denn? Ja. Ehrlich gesagt, auch ich empfehle deswegen Matrix-Clients nicht, weil die einfach zu kompliziert sind. Es ist cool, wenn ihr so versiert seid. Ja, ich habe auch meinen Matrix-Account eingerichtet, wunderbar. Und ich habe sofort gemerkt, das ist nichts für einen Mainstream. Ihr müsst euch mit Zertifikaten rumschlagen, ihr müsst euch mit Key-Backups herumschlagen, mit Freigaben, mit Berechtigungen für jedes einzelne Device. Es ist eine Katastrophe. Und von den Clients möchte ich erst gar nicht sprechen. Ja? Also, da habt ihr vielleicht von 10 Clients ist einer dabei, der wirklich was taugt. Ja? Es ist zum Heulen und es ist einfach so weit weg von der Mainstream-Nutzung, so weit weg von der normalen Nutzung, dass ich einfach sagen kann, nö, das geht nicht. Genauso gut könnte ich ein exotisches Chat-System über Linux empfehlen, ja, wo dann vielleicht 1% der Bevölkerung nutzen kann. Gut, bringt nichts, ja. Und da werden die Leute, wo Matrix jetzt so leichtfertig installieren und das einfach so nutzen, die werden sehr, sehr schwer enttäuscht werden, wenn die feststellen, dass beim nächsten Gerätewechsel oder beim nächsten Schlüsselwechsel, den das Gegenüber initiiert, dann auf einmal alle Nachrichten nicht mehr lesbar sind, ja. Und dann wieder neue Schlüssel ausgehandelt werden müssen und Zertifikate und Backups und hin und her. Und dann werden die Leute ganz gewaltig durchdrehen, wenn nämlich ihre geheiligten Nachrichten auf einmal weg sind. Und wie oft das schon bei Matrix passiert ist, selbst in nachvollziehbaren Testsituationen, das ist nicht mehr feierlich. Ja. Da habe ich mal so eine Gruppe erstellt, habe dort verschiedene Nachrichten gepostet von verschiedenen Devices. Jetzt kann ich die Nachrichten gar nicht mehr lesen, die von dem einen Device geschickt werden. Keys sind weg. Ja, pf, wunderbar, das war's dann, ja. Also nicht nutzbar. Also es ist nicht praktisch nutzbar, ja, für den normalen Nutzer. Und von daher würde ich damit eben auch nichts anfangen. Ansonsten Matrix, ja, wenn man die Systeme, wenn man einen guten Client hat, einen guten Server hat, das ist das nächste Problem, ja, da muss man sich selbst dann überlegen, welchem Server vertraue ich. So, habt ihr von jedem Server, hier, kennt ihr den persönlich, ja, haben die eine Referenz, oder ist es nur irgendein Kerlchen, der daheim am Rechner sitzt und ja, jetzt laufen alle Nachrichten über meinen Server, ja. Also ich, tut mir leid, das ist alles so undurchsichtig, dass eben Matrix für mich nicht in Frage kommt. Okay, weiter. Signal, nehmt das eben als Alternative und dann seid ihr eben auf der sicheren Seite. So, Ende Gelände mit Matrix. Jetzt gehe ich mal weiter. CES 2021, ja, da habe ich einiges Interessantes gesehen und zwar der da gibt es eine. Achso, im Moment vielleicht erstmal kurz vor CES 2021 virtuell. Ich hoffe, dass es in Zukunft immer virtuell sein wird, solche Messen. Ja, genial. Seitdem das gemacht wird, finde ich es richtig cool. Früher konnten nur die Leute hin, die dann, was weiß ich, ja, um die halbe Welt fliegen und sich das leisten können. Jetzt kann jeder kann jetzt zur CES gehen. So cool. Ja, hoffentlich bleibt das in Zukunft immer so. Ich sag's euch ganz ehrlich, Messen, wo man hinfahren muss, sind tot, sind töter als tot. Ganz einfach. So, und auf dieser virtuellen CES 2021 hat jetzt TCL neue Smart Classes vorgestellt, aber nicht so, wie ihr jetzt vielleicht denkt, wie das damals war mit Google und so weiter, sondern die haben hier wirklich mehr so Virtual Reality System integriert und das hat eine 1080p Auflösung mit OLED-Screens, 140 Grad Sichtwinkel, ja, hat also eine hohe Pixeldichte. Man kann hier sehr interessante Sachen machen, eigentlich alles. Man kann das nutzen quasi, als ob man einen Monitor hat. Und damit hat es eben viel, viel mehr Anwendungsfelder. Ja, sehr interessant. Und vor allem diese Brille kann man auch wirklich als Brille bezeichnen. Ja, denn ist nicht mehr so viel größer wie eine große Sonnenbrille. Ja, und das ist eben ein Faktor, den ich schon immer gesagt habe, wo es sehr, sehr wichtig ist. So ein Virtual Reality Headset aufsitzen, das ist nicht so, also da muss man sich wirklich überwinden dazu. Ja, und diese Brille, wenn die so rauskommt, die wäre massentauglich. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass sich so eine Brille wesentlich mehr Menschen aufsetzen würden, die jetzt zum Beispiel in ihrem Zimmer keinen Platz haben für einen großen TV-Bildschirm, ja. Weil hier habt ihr die Möglichkeit, als ob ihr das so zu sehen, als ob ihr riesen Kinoleinwand daheim hättet, ja. Und das ist meiner Meinung nach fantastisch. Gerade für Games wäre das sehr, sehr cool. Aber wie gesagt, da muss man ja alles prüfen, was dann eben mit dieser Brille möglich ist und was nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein Riesenschritt und das könnte, TCL hat hier möglicherweise den Schlüssel dazu, dass jetzt diese Virtual Reality Brillen, ja, nach vorne kommen oder sagen wir mal, ich weiß nicht, ob man das so sagen will, Smart Glasses, Virtual Reality, das tut sich alles so überschneiden in dieser Meldung, aber ich kann noch nicht mal genau sagen, ob das wirklich alle Funktionen einer Virtual Reality Brille ersetzt, aber ich habe einen Monitor, den ich mal auf die Nase setzen kann. Das ist es und das ist cool und es könnte einiges bewirken in der Branche. TCL hat noch mehr vorgestellt, beispielsweise neues Tablet oder mehrere Tablets, aber an einem Tablet ist besonders was besonders Interessantes dran. Normalerweise würde ich das Tablet noch nicht mal erwähnen, weil mit 4 GB RAM und 64 GB Storage ist das für mich im Jahr 2021 natürlich nicht mehr gut, auch wenn man leider sagen muss, dass bei Tablets eben da doch noch ziemlich viel Unterschied ist zwischen einem aktuellen Smartphone und einem aktuellen Tablet, leider, was ich, wie gesagt, nie begreifen werde. Aber dieses 8,8 Zoll Tablet hat neben dem normalen Screen ja noch eine Besonderheit. Das Teil hat auch ein E-Ink-Display sozusagen. Ja. Das Teil nennt sich Next Paper. Ja. Und das ist nicht etwa so mit zwei verschiedenen, also so auf der Rückseite und Vorderseite oder so, sondern die haben das tatsächlich hinbekommen, beides in einem Display zu machen. Ja. Das bedeutet, man kann für Sachen, die jetzt eben nicht sehr oft geupdatet werden müssen, screenmäßig, also das heißt beispielsweise eben Text, ja, Bücher, E-Books, ja, beispielsweise, kann man lesen, ganz normal mit diesem E-Ink-Display. Vorteil ist, das braucht kein Strom, solange es nicht aktualisiert wird. Fantastisch. Das Bild ist natürlich wesentlich besser. Für die Augen ist es wirklich unendlich viel besser, ja, so ein E-Ink-Display als ein LCD-Display. Aber die E-Ink-Displays sind halt nicht sinnvoll einzusetzen bei Sachen, die sich eben bewegen. Ja, also unmöglich auf E-Ink-Displays ein Spiel zu machen, ein Actionspiel oder so, das geht einfach nicht. Ja. Und hier wird dann einfach die OLED-Schicht, Entschuldigung, die LCD-Schicht aktiviert. Ja. Ein IPS-Screen ist das. Und damit hat man dann eben beides zusammen. Und damit sticht das natürlich heraus. Der Preis für 349 Euro für so ein Dual-Screen-Gerät, wobei eben, wie gesagt, Dual-Screen, es ist ein Bildschirm für beide Sachen, ist gar nicht mal so schlecht, meiner Meinung nach, wenn man bedenkt, dass es eben ein ganz neue Art von Tablet-Reader ist. Ja. 5500 mAh Akku sollte normalerweise auch einigermaßen ausreichen. Wenn ich mir vorstelle, ein 8,8 Zoll Display mit E-Ink, da ist bestimmt genug Akkuleistung vorhanden dann bei 5500 mAh, dass man hier einige Zeit damit über die Runden kommen kann. Es gibt noch ein 10,1 Zoll Tablet mit einem herkömmlichen Display. Aber wie gesagt, das ist hier kaum erwähnenswert. Auch das in der Größenausstattung 4 GB RAM, 64 GB Storage und damit natürlich raus aus dem Rennen, ganz klar. Höchstens vom Preis her ist das interessant, 199 Euro. Also da kann man eigentlich auch nicht meckern. So, das nächste betrifft dann was von ZTE, die haben wir schon lange nicht mehr erwähnt. ZTE Axon 20, ja. Und hier wird angepriesen, dass das eben jetzt tatsächlich ein wie heißt es hier? World's First Under-Display-Kamera-Smartphone. Ja, also, ich weiß nicht, wie viele Firmen das schon behauptet haben, sie hätten das erste Smartphone, wo die Kamera unter dem Display ist, aber okay, was soll's, jedenfalls ist es unterm Display. 6,92 Zoll hat dieses Display und die Selfie-Kamera unter dem Display 32 Megapixel. 765er Snapdragon G Prozessor, das heißt, ist okay, aber man sieht hier, dass das Midrange ist. In Europa soll das Teil 449 € kosten. Über weitere Leistungsdaten habe ich jetzt leider nichts. Das Wichtigste fehlt natürlich da, klar. Es sollen hier, wenigstens das habe ich noch, 8 GB RAM, 128 GB Storage, das ist immerhin noch was, ja. Und ansonsten, ja, 64 Megapixel Kamera und 3 Megapixel Ultraweitwinkel, 2 Megapixel Tiefensensor und 2 Megapixel Makrolinse. Immerhin, ja. Also vom Preis her geht das, würde ich mal sagen, wenn man eben hier dieses Smartphone auch sieht. Okay, es ist tatsächlich ein Display, ein ganz kleiner Bezel gibt es da, aber ansonsten ist es schon interessant. Gut, weitere interessante Features sind da eben nicht vorhanden. Ja, ich sag aber für den Preis ist es mal ganz okay. Interessant, was Samsung übrigens hier gerade hat, ein Upcycling-Programm, ja, haben die da auf die Beine gestellt. Inwiefern das praktisch zu nutzen ist, weiß ich nicht. Samsung Upcycling stellt hier vor, dass es zum Beispiel möglich sein könnte, ja, dass man zum Beispiel alte Galaxy Phones mit einer neuen Firmware flasht und damit eben ganz anderen Nutzungen zur Verfügung stellt. Da werden in einem Video auch mehrere Anwendungen gezeigt. Zum Beispiel einmal wird so ein Gerät in einen Babymonitor verwandelt, ja, das dann, wenn das Kind anfängt zu schreien, sofort eine Notification verschickt, ja. Oder zum Beispiel eins, wo da ebenfalls mit einer neuen Software geflasht wird und dann wird automatisch das Licht abends eingeschaltet, ja, beispielsweise. Für die Haustiere eventuell, ne? Also, die Idee ist eigentlich ziemlich genial, statt dass man selbst alles mit Apps und so weiter macht, was ja auch immer wieder bei ganz alten Geräten, ich habe letzte Woche ja schon zum Beispiel darüber gesprochen, bei ganz alten Geräten manchmal ein Problem darstellt, weil es dann eben keine Sicherheitsupdates mehr gibt. Dann hat man aber den ganzen App-Kram drauf und die ganzen Hintergrundservices und alles Mögliche und dann werden die Teile nicht geupdatet. Das könnte ein potenzielles Sicherheitsrisiko sein. Ja. Aber wenn dann eben eine neue Firmware geflasht wird, die noch bestimmte Sachen ausführen kann, dann ist das doch schon mal eine deutliche Verbesserung. Deswegen finde ich dieses Upcycling-Programm ganz gut. Das gibt es eigentlich schon lange, nur muss ich da auch sagen, jetzt so wirklich was rausgekommen, wo ganz aktuell jetzt gibt, ist eigentlich erst vor kurzem, ja, man kann sich hier zwar diese Pressemitteilung angucken, ja, aber jetzt effektiv etwas, ne, also habt ihr schon mal gehört, dass ihr jetzt irgendwo was bei Samsung herunterladen könnt, damit ihr euer altes Samsung-Gerät zum Babyphone umfunktionieren könnt? Also ich noch nicht. Also das ist gut gemeint, aber man kommt fast so vor wie so ein Alibi, ja, was man sich da verschaffen möchte. Ich hoffe, dass es da auch wirklich jetzt praktisch demnächst mal richtig was kommt auf dem Markt. Ja, so ein richtiges Angebot von Samsung. Auch prominent hier, nutzt eure alten Geräte neu für neue Aufgaben. Ja. Man erwartet, dass das Xiaomi mit dem Snapdragon 888, das hier auf den Markt kommt, 2021, wohl das am günstigsten vorhandene oder bekommbare Gerät ist, ja, kaufbare Gerät ist, mit einem Snapdragon 888, das interessant, für $464 wäre es wirklich das günstigste. Auch da bin ich sehr gespannt drauf, mal sehen, ob hier vielleicht Xiaomi mit dem Teil dann auch einen riesen Coup landen könnte. Ich muss ein bisschen auf die Tube drücken. Es gibt noch so viele Meldungen diese Woche und noch so wenig Zeit. Ja. Black Shark 4 hat 780.000 AnTuTu Points geschafft und damit haben die den ersten Platz gewonnen momentan. Ja. Das geht ja relativ schnell. Letzte Woche war es ein anderes, war schon gar nicht mehr wer. Und diese Woche ist es eben jetzt hier das Black Shark Gaming Phone. Ja, hätte mich auch gewundert, wenn das nicht mindestens ganz, ganz oben dabei war, aber jetzt eben sogar die Spitze übernommen. Android 12, einige Features sind da aufgetaucht. Einmal, dass es eben jetzt fast komplett aus dem Play Store zu updaten ist. Das heißt, es wird viele Probleme lösen. Firmware-Updates quasi über den App Store sozusagen. Das ist auch eine interessante Geschichte. Offenbar gibt es auch Änderungen im Memory Management, was natürlich sehr zu begrüßen ist, weil das Memory Management zusammen mit den komischen Stromsparmaßnahmen, die ja Google schon vor einiger Zeit eingeführt hat, ist zu einem totalen Albtraum geworden. Apps werden beendet teilweise auch beim Start verzögert. Ich finde es äußerst schlecht, ja, und somit ist jede Änderung an dem Speichermanagementsystem bei Android momentan bei mir sehr willkommen. Ja, vielleicht findet man ja wieder den Weg in die Vernunft, ja, und macht einem klar, dass man Apps, in die man sie nicht mehr nutzen kann, dass die dann Strom sparen, dass das keine Lösung ist. Dann brauche ich auch kein Smartphone. Huawei P50 soll in Europa oder beziehungsweise global in zwei Versionen kommen, und zwar mit Harmony OS und mit Android. Meiner Meinung nach ist das ein ganz, ganz, ganz schwerer Fehler von Huawei, weil damit unterminieren sie quasi ihre eigene Intention, Harmony OS durchzusetzen auf dem Markt. Ich weiß nicht, was bei denen losgeht. Die haben so viel Angst offenbar, dass dann ihre Geräte nicht mehr gekauft werden, dass sie das wohl hier anbieten wollen. Nur was die Leute wohl dann auch nicht verstehen werden ist, oder was die nicht verstehen ist, die Leute, denen ist Android ganz egal. Es geht denen nur um die Google Services. Von daher, ob Harmony OS oder Android ohne Google Services ist vollkommen irrelevant. Ja, das Einzige, was die hier machen, die wirken sich jetzt dem eigenen Etablieren des eigenen OS entgegen, indem sie auch noch ihre eigenen Nutzer spalten in Android und Harmony OS. Also ein ganz schwieriger, ein ganz schlimmer Fehler meiner Meinung nach. Der wird sich vielleicht noch rächen. Ich hoffe, dass es da noch mal eine Änderung gibt, dass es einfach heißt, P50 Pro ist einfach Harmony OS und fertig und Ende. Ja. Keine Wahlmöglichkeit, bitte. Ja, hört sich komisch an, ist aber so, weil wenn es Huawei schaffen will, brauchen die Harmony OS. Aber so werden sie Harmony OS nicht etablieren können. Unglaublich. Was ist das auch für ein Zeichen den anderen Firmen, den die jetzt Harmony OS zum Verkauf angeboten haben? Die sehen das und sagen, oh nee, dann nehmen wir doch lieber das Android OS ohne Google Services, wenn schon Huawei, dass sich da nicht sicher ist, dass Harmony OS was wird. Ja, also dann machen wir es lieber nicht. Ganz, ganz schlimm. Schade, schade, schade. Schlechtes Zeichen zur falschen Zeit. HTC Desire 21 Pro 5G wurde gelauncht mit 90 Hertz Screen und 5000 mAh Akku. Ja, man hört ja in letzter Zeit fast nichts mehr von HTC. Das Gerät mit einem Snapdragon 690 Prozessor, 8 GB RAM, 128 GB Storage, allenfalls noch als Midrange einzuordnen, 6,7 Zoll Fullscreen, Full HD Screen mit IPS LCD. Und naja, die Kameras, 48 Megapixel Hauptkamera und ein 8 Megapixel Ultraweitwinkelkamera, sehr mau, muss ich sagen, ausgestattet. Front-Facing-Kamera mit 16 Megapixel, 5000 mAh Akku, das lässt hoffen, dass das Gerät auch lange durchhält. Ja. Aber insgesamt muss ich sagen, kein berauschendes Gerät, auch designmäßig, einfach nur ja, 0815 Ding. Ja. Die Leute haben im Jahr 2020 143 Milliarden Dollar ausgegeben für Apps. Gar nicht so schlecht. Und verwunderlich. Oder auch nicht. Denn man darf nicht unterschätzen, die Masse von Menschen ist ziemlich hoch. Ja, und immer wieder lassen sich Leute halt dazu durchringen, mal schnell da drauf zu klicken, weil sie schnell die App haben wollen und das haben wollen und die In-App-Purchase machen wollen und so weiter und so weiter. Und somit kommt dann eben auch einiges zusammen. Dennoch finde ich die Zahl ganz beeindruckend und ja, aufgeschlüsselt genau, wie das zustande kommt, ist es nicht, aber alleine schon diese Zahl, ja, wenn man das überlegt, ist schon ziemlich beeindruckend. 143 Milliarden Dollar, wow, das ist echt eine Industrie geworden. Das Samsung Galaxy S21, ja, ist ja jetzt auch auf der CES vorgestellt worden, ja. Aber bevor ich dazu komme, erst nochmal kurz. Das S21 nutzt die Qualcomm Fingerprint Recognition, die eben auf dem Schirm da gemacht werden kann, ganz. Ja, und das ist ja beeindruckend. Und damit ist auch klar, was Samsung hier bietet. Aber wie gesagt, ich komme gleich noch dazu. Erst noch mal kurz was zu Huawei und den 90 Patenten von BlackBerry, die sie gekauft haben. Ganz interessante Geschichte. 90 BlackBerry-Patente, das ist ein großer Batzen, muss ich sagen. Und ja, mal sehen, wie das jetzt hier wieder für Probleme bringt, denn naja, BlackBerry wird bei vielen US-Firmen immer noch genutzt. Jetzt hat Huawei die Patente. Mal sehen, was jetzt passiert. Also, da wird wieder einer durchdrehen und mit dem Fuß auf den Boden stampfen, aber da hat nur noch bis 20. Januar Zeit. Ja, dann wollen wir mal sehen, ob wieder einer auf den Boden stampft oder ob da Vernunft waltet. Dann, ich glaube es ja nicht. Unifone Armor 10 5G, das ist nochmal in einem Video hier unglaublich malträtiert worden. Also das ist schon beeindruckend, was das Teil alles aushält. Nicht umsonst heißt dieses Video Unifone Armor 10 5G Wireless Test. Also okay, es ist wirklich interessant. Ja, wie gesagt, für mich als Outdoor Geocacher ist das ein Traum natürlich. Ja, ich werde es auch weiterhin im Auge behalten, dieses Gerät. Leider hat dieses Teil keine Infrarotkamera drin. Also keine FLIR-Kamera wie einige andere Modelle von Unifone. Schon wäre das Ding so gut wie gekauft. Ja, 8 GB RAM, 128 GB Storage, MediaTek Dimensity 800 5G-Prozessor, 64 Megapixel Quad-Rear-Kamera, 6,67 Zoll Display und 5800 mAh dürften also auch für genug Power sorgen für unterwegs. Und unglaublich Wasser, Staub und stoßgeschützt. Ja. Nicht schlecht. Und das wäre natürlich genau das richtige Phone für mich. Ja. Nicht übel. Gut. Samsung Galaxy S21 ist vorgestellt worden. Man glaubt es kaum. Ja. Ging jetzt dann doch. Und einige werden enttäuscht sein, einige haben es schon geahnt. Das Gerät, also ich fange mal beim S21 Ultra an, weil die anderen Geräte, das sage ich euch gleich dazu, Das ist wie wenn ihr eine komplett andere Marke kauft. Nur das S21 Ultra hat die speziellen Features, die eigentlich das S21 ausmachen. Ja. 6,8 Zoll Display, 515 Pixel pro Zoll, ja, richtig cool. Qualcomm Snapdragon 888 Prozessor. In Europa Exynos 2100 Octa-Core-Prozessor und da könnt ihr euch jetzt wirklich freuen, denn dieser Prozessor ist der Hammer. Dieser Prozessor ist schneller als das Snapdragon 888. Dieser Prozessor ist einer der schnellsten Prozessoren, die es momentan gibt auf dem Markt, wenn nicht sogar der schnellste. Unglaublich und das ist wirklich gut. Es gibt Versionen mit 12 GB und 16 GB, also endlich mal richtige Ausstattung. 16 GB Hauptspeicher, cool, so soll es sein. Ja. Storage von 128 GB bis zu 512 GB, auch das richtig gut. 512 GB, 128 lächerlich, warum überhaupt so das noch angeboten wird. Bei so einem Preis ist mir, das verstehe ich überhaupt nicht. Ja. Die Kameras sind Non-Plus-Ultra, Ultra-Weitwinkelkamera, 12 Megapixel, Dual, Autofokus, Weitwinkelkamera mit 108 Megapixel, Telefotolinse, eine Telefotolinse mit 10 Megapixel, eine Telefotolinse mit 10 Megapixel, Dual, Pixel, AF und optischem Zehnfach-Zoom. Die andere ist Dreifach-Zoom, also eine mit Dreifach-Zoom, eine mit Zehnfach-Zoom. Und dadurch, mit diesen ganzen Leistungsdaten, die ganzen Kameras zusammengefasst, wird etwas gemacht per Software, das zu einem 100-fach Space-Zoom zusammengesetzt wird. Ich kann es noch nicht bewerten, ja, aber ich kann mir vorstellen, durch diese verschiedenen Telefotolinsen kann man da wirklich was raushauen. Und eine 10-fach optischer Zoom ist schon mal gegen alle Kritik erhaben, das ist Wahnsinn, das ist cool. Damit könnt ihr Bilder machen wie nie zuvor, ja, weil ihr nämlich die Sachen nicht, wenn ihr die in der Ferne irgendwo habt, ja, und da könnt ihr auch 48 Megapixel haben. Wenn die irgendwo in der Ferne klein sind und ihr zoomt dran, dann sieht es kriselig aus. Zehnfach optischer Zoom, Wahnsinn, Wahnsinn, sage ich euch nur. Da könnt ihr Panoramabilder machen, dass euch die Augen rausfallen, ja. Die Front-Facing-Kamera 40 Megapixel, 5000 mAh Akku, das wird knapp werden, das sage ich klipp und klar, Samsung, ja, also am besten nehmt ihr einen Akku mit, ja, also so ein Ladegerät oder irgendwas, ja, schon wird es eng. Wi-Fi 6E gibt es in ein paar Farben, auch interessant, ja, Preise ab 1.399 Euro, könnt natürlich Entschuldigung, Dollar. Ihr könnt natürlich euch an einer Hand abzählen, dass das für die Version 12 GB und 128 GB Storage zählt. Ich meine, gelesen zu haben, 1.499, glaube ich, für die größere Version. Mal gucken, ob ich hier noch was anderes habe. Hier noch eine zusätzliche Meldung, ich habe hier einiges offen. So, hier, das ist es. Moment mal, dass ich hier jetzt die richtige Preise rausfinde. Ja, es ist, ist die, alle Preise stehen offenbar noch nicht genau fest, weil es eben so viele verschiedene Modelle gibt. Ja, hier ist es. Also das Galaxy S21 Ultra 5G, 16 GB Hauptspeicher und 512 GB Storage kostet 1.429 Euro. Das sind die europäischen Preise, Euro. Das S21 Ultra 5G 12 GB 256 für 1.299 und das 5G 12 GB 128 1.249 Euro. So. Was ist denn jetzt mit den anderen, das S21 Plus und das S21? Also das S21 Plus ist irgendwie gar nichts, ja. Das schreiben auch hier mehrere Tech-Redaktionen, das hässliche Entlein in der Mitte, das niemand haben will. Verstehe ich auch nicht, warum überhaupt sowas rausgebracht wird. Ja, okay. Ich weiß es einfach nicht. Ja, ich weiß es nicht. Aber gut, was soll's? Dann ist es halt mal so. Große Unterschiede gibt es hier kaum, außer dass das Display eben 6,7 Zoll ist beim S21 Plus und 6,2 Zoll beim S21. Die Leistungsdaten sind bei alle relativ schlecht. 8 GB Hauptspeicher, 128 GB bzw. 256 GB Storage. Ja. Von den Kameras, von den genialen, vom S21 Ultra bleibt fast nichts übrig. Ja. Es gibt eine Ultraweitwinkelkamera mit 12 Megapixel, die normale Weitwinkel mit 12 Megapixel statt 108 Megapixel beim Ultra. Ja. Dann gibt es nur eine Telefotolinse mit 64 Megapixel. Ja. Und ein sogenannter Hybrid-optischer Zoom, also kein echter optischer Zoom, dreifach und 30-fach Space-Zoom, wenn man das dann zusammenfasst. Damit ist das also komplett anderes Gerät, ein komplett anderes Gerät als das Ultra. Ja, also das ist wirklich fast schon schlimm. Oh, das ist schlimm. Das ist fast schon eine Mogelpackung, meiner Meinung nach. Wenn ihr ein Galaxy S21 Ultra kauft, habt ihr ein geiles Phone. Wenn ihr ein S21 Plus kauft, habt ihr ein, naja, durchschnittliches Phone. So groß sind die Unterschiede. Also, das ist schon, das ist eigentlich kein S21 mehr im Vergleich zum Ultra. Ja. Also, für mich ist das hier unglaublich. Auch die Front-Facing-Kamera statt 40 Megapixel, 10 Megapixel-Kamera. Und ansonsten die Preise allerdings, ja, $999, ach, jetzt habe ich wieder die europäischen Preise zugemacht. So, Moment mal. Gucken wir nochmal hier. Habe ich doch so eine schöne Übersicht gehabt. Meine Güte. Tut mir leid, dass ich hier jetzt rumsuche, aber es ist wirklich schlimm hier. So, okay. Das S21 kommt auf, ich weiß gar nicht, ob die Preise sogar noch nicht mal, vielleicht noch nicht mal hundertprozentig feststehen. Ja. Ach, das S21 5G kommt auf 850 Euro. Da weiß ich mir nicht sicher, ob das der reguläre Preis ist. Ja, ich glaube, das ist ungerecht für irgendwelche anderen Sachen. Ich sage euch jetzt einfach mal die Dollarpreise. $999 für das S21 und das S21 Plus $1.199. Und damit seht ihr schon, dass das S21 vollkommen aus der Reihe tanzt. Vollkommen aus der Reihe. Ich weiß nicht, was ich dabei gedacht habe. Und das S21 ist dann halt ein sehr, sehr teures Smartphone mit relativ schwachen Daten im Vergleich zum S21 Ultra. Wobei man halt sagen muss, dass das S21 Ultra auch ultra teuer ist. Ultra gut, aber auch ultra teuer. Ob einem das dann zusagt oder nicht, das ja, muss wohl jeder dann selbst entscheiden. Gut. Um es nochmal deutlich zu sagen, so wie es Heise geschrieben hat, war es ja nicht so ganz klar, aber gsmarena.com schreibt schon deutlicher, die Trump-Administration Blacklists, ja, also bringt Xiaomi auf die Blacklist und das ist eine heftige Geschichte. Macht euch also bereit dafür, da wird es rund gehen bald. Huawei P50, Entschuldigung, wird mit einem 120-Hertz-Screen kommen und einem 200-fach Binokular-Zoom. Ja? Keine Ahnung, was die jetzt daraus wieder ableiten, aber ich sag's auch ganz ehrlich, das P50 muss ich schon anstrengen, an die Kameras, von rein technischen Daten her, an die Kameras vom S21 Ultra ranzukommen. Zumal auch beim P50 ein relativ hoher Preis zu erwarten ist. Ich bin zwar der Meinung, dass es eher so ein Preisrahmen vom S21 Plus ist, aber man muss schon sagen, also das hier ist, naja, man darf es noch bezweifeln, ob die Kameras wirklich an die herankommen vom S21 Ultra, aber das wird man dann sehen. Die Software wird dann natürlich auch sehr viel ausmachen, aber alleine jetzt schon mit dem optischen Zoom, glaube ich, wird es hier etwas schwieriger werden. Und wenn ich das richtig sehe, hat auch das P50 nur eine Triple-Kamera und das wäre wirklich nicht mehr zeitgemäß und könnte dann auch hinsichtlich der Telefotolinsen nicht mehr mithalten. Ja, zwei Telefotolinsen auf einem Gerät ist schon sehr, sehr cool, denn man kann dann auch eben echter dreifach optischer Zoom, echter zehnfach optischer Zoom und dann eben noch mit der Software, da kann ich eben noch nichts dazu sagen, wie das aussehen wird, diese Super Zoom oder Space Zoom da nutzen, was dann eben hochgerechnet über 100-fach Zoom ist. Das ist nicht schlecht. Ja, vom Honor V40 ist ja schon einiges spekuliert worden, ja, und so weiter und so weiter. Nur der Preis, da haben viele noch geschwankt. Also, es ist schwierig, weil es wird sehr viele verschiedene Honor V40 geben, ja. Und dieses totale Chaos mit diesen Typen, diesen Modellen ist ja schon legendär, ja, und das wird immer schlimmer. Jetzt ist aber ein V40 aufgetaucht. Also für irgendeine V40-Variante wird $617 kosten. Mehr kann man leider nicht sagen. Aber es lässt schon mal, sagen wir mal, schätzen, in welcher Preisregion das V40 eben angesiedelt ist. Und ich würde mal sagen, das war auch zu erwarten. Bestimmt wird es vielleicht dann noch eine kleinere Version geben, eine Lite-Version, ja, die noch günstiger sein wird, aber auch eine Pro-Version, die noch geringfügig teurer sein wird. Ich schätze mal, das ist die mittlere Version. Wenn das natürlich die Pro-Version ist, die größte Version, wäre das natürlich umso besser für Honor, ganz klar. Aber naja, ich bin immer so ein bisschen pessimistisch, was momentan die Preise betrifft. Wobei es Honor natürlich auch sehr nötig hätte, hier einen Preiskracher rauszuhauen. So dass eben hier noch ein bisschen Marktanteil auch kommen kann. Ja? Also es wird ja spekuliert, 8 GB RAM, 128 bzw. 256 GB Storage, Dimensity 1000 Plus Chip mit 5G Support und damit wäre man dann bei dem Preis gar nicht so schlecht dabei. Ja, muss man schon sagen. Das Screen soll übrigens super top sein, auch da wird man aber erst noch warten müssen, was dann letztendlich dabei herauskommt. Ja, V40, ja, wie gesagt, das Display, 1 Milliarde mögliche Farben soll das haben. Absolut atemberaubendes Display. Das Design gefällt mir eigentlich auch schon, zumindest wenn man den geleakten Bildern trauen darf. Ja, zumindest etwas aus verschiedenen Blickwinkeln Besonderes, ja, aber naja, erwartet jetzt nicht wirklich die Neuerfindung des Smartphones. Ja. Es ist auch sogar noch ein kurzes Live-Video aufgetaucht, wo man es schon mal sehen kann, aber naja, hätte es mal richtig in die Kamera halten sollen. Ja. Leider ist der Start vom V40 aber auch nochmal verschoben worden, und zwar auf den 22. Januar. Eigentlich sollte das heute vorgestellt werden, aber es wurde schon wieder verschoben aus unbekannten Gründen. Naja, das Camera Array hinten lässt bei diesen Bildern, die jetzt hier auch offiziell gepostet wurden von Honor, sehr viel hoffen, denn da ist eine relativ große Linse einmal verbaut und dann zwei weitere etwas kleinere Linsen, ja, eine Time-of-Flight-Kamera, wenn ich das so richtig sehe, oder irgendein Sensor, Tiefensensor und natürlich auch das Blitzlicht in einem schön angeordneten Array. Hervorstechen tut natürlich die große Kamera. Und ich denke, da könnte auch noch eine Überraschung dabei sein. Honor hat ja überraschend gute Kameras in seinen Smartphones bisher immer eingebaut gehabt. Und das ist eigentlich gar nicht so übel. Dann ist ebenfalls noch was über die Leistungsfähigkeit bekannt geworden. Das Honor V40 wird den GPU Turbo X unterstützen. Also eine neue, boah, Beschleunigung, wenn man so will, von dieser GPU. Und das ist ein weiter optimierter, ja, sagen wir mal, Turbolader für die GPU. Und die wird mit diesem mit dieser Funktion sogar ganz leicht übertaktet, so dass man die maximale Performance aus dem Chip herausholen kann. Das dürfte interessant sein. Am Schluss wird sich herausstellen, dass dieses MediaTek Dimensity 1000 plus 5G Chipset im Honor V40 ja, so performant ist wie vielleicht die neuen Snapdragon-Geräte. Mal sehen, ja. Interessant, interessant, könnte man da sagen. Also die haben sich was einfallen lassen, um eben das Maximale herauszuholen, je nachdem, was eben da genutzt wird. Bei Spielen, da ist die GPU natürlich sehr weit vorne mit dabei in der Linie, ja, und dann ist es auch entsprechend wichtig. Gut, was haben wir denn hier noch? Ja, das Huawei Mate 20 wird keine weiteren Security-Updates mehr bekommen. Ja. Auf der einen Seite natürlich schade, auf der anderen Seite muss man sagen, das Gerät ist natürlich von 2018. Ja. Und von daher ist natürlich auch zu erwarten gewesen, 3 Jahre Support gibt es da maximal, auch bei Google offiziell. Ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass da trotzdem nochmal ein Sicherheitsupdate kommt. Das ist nichts Besonderes bei Huawei. Die haben schon viele ältere Geräte trotzdem nochmal mit Sicherheitsupdates versehen, die schon längst aus dem Update-Zyklus rausgefallen sind, wie beispielsweise das Honor V10, ja, oder View 10. Da war das zum Beispiel so sehr zur Freude der View 10-Benutzer natürlich. Also nicht auszuschließen, dass das beim Huawei Mate 20 genauso passiert, aber offiziell ist jetzt erstmal der Update-Zyklus für Sicherheitsupdates beim Mate 20 beendet. Schade, schade. Aber wie gesagt, kann man eben auch nachvollziehen, beziehungsweise muss man nicht schön finden, aber es war zu erwarten, sagen wir mal so. Ja. So, und ich glaube, das war's dann hier mit diesen Sachen. Jetzt muss ich gerade mal gucken in der Community, was da die Stunde geschlagen hat. Dramatisch hier. Ah ja, genau. Und zwar der Nachtzug hat geschrieben, Pocket Casts wird schon wieder verkauft. Ja, dieser beliebte Podcast-Client Pocket Casts, ja, der war ja bei dieser Plattform NPR gelandet. Da habe ich natürlich dann sofort die Segel gestrichen, mit dem möchte ich nichts zu tun haben. Aber jetzt verkaufen die wiederum Pocket Casts. Ob allerdings schon ein Verkäufer am Horizont aufgetaucht ist oder nicht, das ist noch die Frage. Sie haben offiziell gesagt, sie wollen die verkaufen. Jetzt bleibt natürlich die Frage, haben sie einen Käufer gefunden, ja oder nein? Was passiert, wenn sie keinen Käufer finden? Ja, weil das ist natürlich ein schwieriges Ding. Wer Pocket Casts kauft, will wahrscheinlich Kohle damit machen, mit Podcasts Kohle machen. Das ist momentan nicht so einfach möglich. Ja? Also zumindest nicht als Podcast-Client. Ja? Mal sehen, ob die da so finden, ob sie da jemanden finden. Allerdings schlimmer als NPR geht ja kaum noch. Also von mir aus können die auch, was weiß ich, an irgendeinen Investor verkaufen. Das ist auch nicht schlechter, als wenn das NPR hostet, dann ist er vielleicht wenigstens neutraler. Aber gut, man kann sich natürlich schon Gedanken machen um die Zukunft von Pocket Casts. Aber ja, mal sehen, wie ob da ein Verkäufer gefunden wird. Ja, genau. Ob dann ein Verkäufer entwickelt wird, ja. Dann müssen wir vielleicht erst entwickeln. Ne? Das könnte vielleicht auch sein, ja. Also ich kaufe es nicht. Ne? Sorry. Gut, dann kommen wir zur App der Woche. Ein ungewöhnlicher Vorschlag von mir. Ja. Weil ich bin eigentlich mit meiner Tastatur zufrieden und ich werde die Tastatur auch behalten. Unglaublich, ja. Warum werde ich sie behalten? Open Keyboard, ja, weil die Open Source ist und weil die eben auch ohne Play Store vorhanden ist. Also wenn ihr sicher sein wollt, ja, dass ihr das auf eurem Gerät weiterhin benutzen könnt, Open Keyboard ist cool, funktioniert auch. Allerdings, es gibt einige Schwächen in der Worterkennung, das muss man klipp und klar sagen. Und von daher gibt es schon noch Platz für Verbesserungen. Aber sicherheitstechnisch ist das sicherlich eins der besten Keyboards. Aber dennoch habe ich hier als App der Woche diesmal Typewise Keyboard euch vorgeschlagen, denn Typewise bietet eine neue Art des Keyboards, da bin ich immer Feuer und Flamme dafür. Die haben die Tasten so angeordnet, dass man das am besten machen kann, was die meisten machen, nämlich mit den Daumen tippen. Ja. Am Anfang muss man sich wirklich erst daran gewöhnen, weil die Anordnung von den Buchstaben ist ein klein wenig anders. Ja, ihr könnt da einen Zusammenhang sehen zwischen so einer normalen QWERTY-Tastatur bzw. QWERTY-Tastatur. Aber es ist trotzdem anders angeordnet. Ja. Damit hat man aber sichergestellt, dass man mit seinen Daumen mehr trifft. Und das ist wirklich ein großes Problem, gerade bei Open Keyboard. Ich weiß nicht, wie oft mir das passiert, dass ich statt Space den Punkt drücke. Das ist eigentlich so bei jedem Satz vielleicht 2 oder 3 Mal der Fall. Ja. Wahnsinn. Und sowas kann dann halt hier ganz einfach nicht passieren, weil tatsächlich die Tasten groß genug sind, dass man auch das komfortabel treffen kann. Dann soll auch noch eine exzellente Worterkennung zur Verfügung stehen. Auch das kann man durchaus sagen. Und es gibt sehr viele Sprachen zur Auswahl. Interessant ist aber, dass diese App auch tatsächlich absolut offline ist. Ja, und das ist meiner Meinung nach mittlerweile ein wichtiger Garant dafür, denn dieses Learning über verschiedene Devices, über verschiedene Geräte ist zwar gut, aber es setzt immer eins voraus. Auf einem Cloud-Server ist eure Analyse bzw. euer Wörterbuch gespeichert. Und das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Denn anhand von diesen Wörterbüchern kann absolut eure Interessen herausgelesen werden. Ja, auch mit wem ihr schreibt, kann herausgelesen werden. Mit wem ihr häufiger schreibt, mit wem ihr weniger schreibt. Man kann so viel über ein Wörterbuch herausfinden. Das ist wirklich unheimlich. Unheimlich. Dieses wird hier aber bei dieser Tastatur nur auf eurem Gerät gehortet. Ja, es gibt kein geräteübergreifender Sync, aber dafür sind eure Daten sicher, wo ihr eingegeben habt, 100% Privatsphäre, keine Freigaben notwendig für diese Tastatur, ja, während eben andere Tastaturen für sehr viele Zugriffe freigegeben werden müssen. Ja, die meisten Tastaturen müssen sogar für GPS freigegeben werden und. Das alles entfällt hier. Ihr könnt die komplett offline benutzen, ohne weitere Freigaben, und damit habt ihr natürlich ein großes Stück Sicherheit. Wenn ihr euch an diese Tastatur gewöhnt mit dieser neuen Schreibweise und ihr damit dann zurechtkommt, könnt ihr wirklich wesentlich schneller schreiben, habt eine sichere Tastatur, zumindest sicher, was die Übertragung von Daten in die Cloud betrifft. Ja, das ist wichtig. Es wird versprochen, 100% offline, 100% Privatsphäre. Ich bin bei Tastaturen natürlich immer vorsichtig. Ja. Aus dem ganz einfachen Grund, ich weiß nicht, was diese Tastatur im Hintergrund alles macht. Aber wenn die 100% offline ist und auch keine Berechtigung fordert, um auf Kalender, Kontakte, Dateien, GPS-Standorte und so weiter zuzugreifen, dann ist das schon mal ein gutes Zeichen. Ja? Ich warte natürlich auch auf, klar, Aussagen von unabhängigen Quellen, die vielleicht mit Snoop Apps herausgefunden haben, ob tatsächlich hier keinerlei Daten verschickt werden. Ja, aber man kann wirklich davon ausgehen, weil ja auch damit geworben wird und wenn man sagt 100% offline und es wäre nicht 100% offline, dann wäre sofort jedes Vertrauen verspielt. Also hoffe ich, dass es zumindest mal okay ist. Warum betone ich das so? Ganz klar, weil die Tastatur euer wichtigstes Bindeglied überhaupt ist und deswegen nutze ich auch keine Google-Tastaturen mehr. Ja. Alles, was ihr in der Tastatur eingibt, kann ausgenutzt werden. Passwörter, Usernamen, eure Gewohnheit, alles Mögliche. Ja. Also, wisst ihr, das ist so tiefgreifend. Über eine sichere Messaging-App braucht man sich eigentlich erst dann Gedanken zu machen, wenn man absolut sicher ist, dass die Tastatur vertrauenswürdig ist. Und deswegen ist das so eine komplizierte Geschichte. Und deswegen sage ich das immer dazu, wenn ich so eine Tastatur empfehle, ja. Dass es natürlich immer eine Sache des Vertrauens ist, ja, was jetzt dort eben abläuft und was nicht. Okay, also davon abgesehen, Tablet-Modus, sehr viele Einstellungsmöglichkeiten. Übrigens, die voreingestellten Sachen, ja, sind bei vielen Leuten offenbar nicht auf Zustimmung gestoßen. Geht mal in die Einstellung, ihr könnt so viel verändern vom Emoji-Stil über die Schriftgröße, über das Gestenverhalten, sogar die Leertastenempfindlichkeit kann eingestellt werden, unglaublich. Und so viel mehr, die Wortvorhersagen können personalisiert werden. Es gibt Themes, ja, also wenn ihr sagt, nee, ich möchte kein helles Theme, sondern dunkel, alles möglich, kein Problem. Und ihr könnt sogar eigene Textersetzungen machen, ja, und so weiter und so weiter. Allerdings, ja, gibt es eine Sache. Es gibt hier eine kostenlose Version, die ein bisschen eingeschränkt ist, ja, von den Funktionen, die ihr nutzen könnt, beispielsweise eben mit dieser Textersetzung oder Emoji-Stil und Schriftgrößen und so weiter, ja. Das ist nur in der Pro-Version. Und da kommen wir natürlich zu, muss ja immer einen kleinen Haken geben. Also Typewise Keyboard ist kostenlos in der Grundausstattung. Ja, bam. Also zum Probieren auf jeden Fall cool. Ja. Aber dann gibt es die Pro-Version. Und da müsst ihr dann natürlich klipp und klar etwas in die Tasche greifen. Ja, es ist schon heftig, muss ich sagen. Aber viele Leute scheinen hier sehr angetan zu sein, trotz dem hohen Preis. Der kommt nämlich auf 27,99. Ja, 27,99 kostet die Pro-Version. Und wow, das ist schon was. Aber dafür habt ihr dann, wie gesagt, das komplett offline. Ja. Übrigens ist das auch hier diese 27,99, die Version, die auch komplett 100% offline ist. Ja. Also guckt es euch mal an. 27,99 scheint einem ziemlich viel, aber ehrlich gesagt für eine Tastatur, die super funktioniert und die schnelleres Tippen ermöglicht und auch noch die Privatsphäre respektiert, ist 27,99 € eigentlich gar nichts. Ja, weil die wäre unbezahlbar. Also Typewise Offline Keyboard und Typewise Tastatur im Play Store zum Herunterladen. Link findet ihr in den Show Notes. Und damit sind wir auch am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit. In der Line-Community könnt ihr alles loswerden. Rückmeldung übrigens für Signal-Community habe ich 0,0 bekommen. Deswegen denke ich, ist da auch kein Bedarf und keine Nachfrage dafür vorhanden. Den Link für die Line-Community findet ihr in den Shownotes, die wiederum im Podcast-Player, ja, und dort findet ihr auch einen Begleittext mit weiteren Links zu den behandelten Themen, zum Beispiel zu den technischen Daten von einigen Smartphones, die ich heute angesprochen habe und. Ja, und ich glaube, damit sind wir auch jetzt komplett fertig. Ich wünsche euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. Thank you.